Erst einmal verbindet all diese Amokläufer, dass sie gescheiterte Menschen sind. Sie sind ohnmächtig in Bezug auf ihr eigenes Leben. Es ist was massiv misslungen. In Erfurt war er von der Schule verwiesen worden. Hier hatte er den Realschulabschluss nicht geschafft. Aber auch in Amerika oder sonst wo sich solche Dinge ereignen. Die Vorgeschichte ist immer soziales, persönliches Scheitern. Zweitens, sie sind isoliert. Sie haben nicht Menschen um sich, mit denen sie über ihre Ängste und Probleme reden können. Sie fressen sich immer mehr rein in diesen Zorn, die Wut auf Menschen, die sie verantwortlich für ihr eigenes Scheitern machen. Und daraus erwächst dann auch oft der Wunsch, es denen mal so richtig zu zeigen, einmal Herr zu sein und nicht jemand, der unterliegt und Verlierer ist. Und dann kann das sogar so weit gehen, Herr über Leben und Tod sein zu wollen, in die panikgeweiteten Augen des Gegenübers zu blicken, der nur noch Angst hat, mit der Waffe in der Hand, mit der man sich dann super stark fühlt. Welche Rolle spielt für diese Täter das Elternhaus? Ich denke, das ist hier ganz zentral anzuschauen, denn eines fällt ja auf. Der Vater ist offenkundig ein Waffennarr. Das kann man nicht mit seiner Jägertätigkeit erklären, dass er 17 oder 16 Waffen hat. Und auch nicht als Sportschütze hat man normal eine solche Vielzahl und auch keine Beretta, mit der erschießt man ja keine Rehe oder Hirsche. Das ist eine Waffe, die nun wirklich eine reine Tötungswaffe im Nahkampf ist. Also was für Machtspiele laufen da eigentlich dann ab, denkt man sich in der Erziehung von Kindern, wenn ein Vater dermaßen geprägt ist. Diese Fragen sind unangenehm, aber er wird sie sich gefallen lassen müssen, weil schließlich das Resultat da ist und man fragen muss, was ist hier mit diesem Einzelkind, das gescheitert ist aus einem erfolgsverwöhnten Elternhaus, wo der Vater offensichtlich eine starke Rolle spielt. Wie ist das Scheitern des Jungen in der Schule, in der Familie verarbeitet worden? Das wissen wir beide jetzt nicht, aber das sind die Fragen, die von zentraler Bedeutung sind. Denn eines gilt, Kinder, die satt an elterlicher Zuwendung sind, die erfolgreich sind, die Anerkennung bekommen, die sozial vernetzt sind, die werden nie Amokläufer. Es sind immer die isolierten Verlierer, die zu wenig Unterstützung abkriegen. Herr Pfeiffer, nun wiederholen sich solche Amokläufe seit einigen Jahren in Deutschland. Abgesehen vom Elternhaus, wer hat hier versagt? Es kommt ja noch ein Punkt hinzu, der auch diesmal vielleicht eine Rolle spielt, dass diese Verlierer sich zurückziehen in virtuelle Machtwelten, in denen sie sich austoben können. Da sind sie super erfolgreich und töten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Das hat möglicherweise auch hier eine Rolle gespielt. Nicht die Rolle der Ursache, der Hauptursache. Man wird nicht vom Killerspielen zu einem Amokläufer. Aber wenn andere Dinge, die einen in eine bedrohliche Ecke gebracht haben, wenn andere Dinge alle misslungen sind und alles schiefläuft, dann ist das ein deutlich das Risiko von massiver Gewalt erhöhender Faktor. Mal abwarten, was die Polizei uns über die Homepage oder besser gesagt über die Festplatte dieses Jugendlichen erzählen wird. Heißt das, wir müssen alle viel stärker aufpassen, was Kinder und Jugendliche im Internet oder am Computer konsumieren und mit welchen Spielen sie sich da möglicherweise beschäftigen? Im Grunde andersrum. Wir müssen Lust auf Leben wecken, in den Kindern zum Programm machen. Denn wer verankert ist in Erfolgswelten des Sports, der Musik, wer soziale Kontakte hat, wer Anerkennung bekommt, wer Zuwendung bekommt, der ist ja nicht gefährdet. Also jetzt starren auf Verbote und auf Regulierungen, das ist der falsche Weg. Natürlich müssen wir uns um Verlierer kümmern, aber nicht deswegen, weil wir uns schützen wollen, dass sie Amokläufer werden, sondern weil wir ihnen helfen müssen, irgendwo zu sich selber zu finden. Und das hat bei diesem Jungen sichtlich nicht stattgefunden. Der ist geknickten Hauptes dann in irgendeine Lehre gegangen, aber war ein Verlierer in der Schule und hat möglicherweise zu Hause nicht das Maß an Unterstützung, an Ansprache bekommen, was er nach dieser Niederlage in der Schule gebraucht hätte. Nun nimmt ja die Bundesrepublik in der internationalen Amok-Statistik gemeinsam mit den USA so etwas wie eine traurige Spitzenposition ein. Sind wir in Deutschland besonders gut darin, wenn es darum geht, Kindern keine Anerkennung zu zeigen? Ich sag's mal andersrum. Wir haben keine Amokläufe in Griechenland, in Italien, in Spanien. Ist die südliche Erziehungsmentalität anders? Ist sie emotionaler? Lernen dort Kinder, ihren Frust rauszulassen, wenn sie Ärger haben. Natürlich bleiben dort auch Kinder sitzen und müssen Niederlagen verkraften, aber vielleicht ist die Emotionalität in der Erziehung, die dort herrscht, ein Weg, dass man nicht in sich reinfrisst und isoliert vor sich hin leidet und immer mehr Hass erfüllt wird, sondern andere Ventile findet, um mit Frust, mit Ärger, mit Verzweiflung umgehen zu können. Vielleicht können wir trotzdem noch mal kurz über Prävention reden. Gibt es Wege oder Möglichkeiten zu erkennen, dass sich ein junger Mann, ein Jugendlicher zum Amokläufer entwickelt? Ganz, ganz selten. Wir hatten ja einen solchen Fall, wo jemand, Gott sei Dank nur jemand verletzt hat und dann sich selber getötet hat. Der hatte im Internet seinen Hilfeschrei losgelassen, dass er verzweifelt ist, dass er nicht mehr weiter weiß, dass er Hassgefühle hat. Aber das kommt sehr, sehr selten vor. Verlierer, die geknickt sind, die leiden unter der Tatsache, dass sie die Erwartungen der Eltern nicht erfüllt haben, die gibt es viele. Und Gott sei Dank wird nicht einmal ein Promille von ihnen deswegen zum Gewalttäter oder gar zum Amokläufer. Also von daher Zuwendung für Menschen, die in irgendeiner Sackgasse gelandet sind, um jeden Preis, ja, natürlich und mehr davon, aber nicht um einen Amoklauf zu verhindern, sondern um diesen Menschen zur Seite zu stehen. Und ganz, ganz selten entwickelt sich dann aus solchen Situationen vielleicht auch ein Amoklauf. Nach derartigen Fällen, nach derartigen Taten fällt immer wieder auf, dass die Nachbarn oder flüchtige Bekannte davon sprechen, dass der Täter eigentlich ein ganz unauffälliger Bursche war. Ist vielleicht gerade diese Unauffälligkeit etwas Auffälliges? Ja, es ist ja gerade nicht das südländische Temperament, das ihn prägt, seinen Frust rauszubrüllen, den er verarbeiten musste, sondern er hat alles in sich reingefressen. Und das sind die Unauffälligen im Lande, die nicht um Hilfe rufen, wenn es ihnen schlecht geht und deren Not dann keiner so richtig merkt.